destroyer of worlds. I think probably for most of us, our thoughts were more lines, well, gee whiz, it worked. The bombs helped in the war. We never had to drop the bomb to win the war. It's a war crime. Yes, I would go on it. I would volunteer for it, as a matter of fact. We're very, very good in this country at celebrating war. 4, 3, 2, 1... Eine Ampel an der 15. Straße mitten in Los Alamos. 5, 4, 3, Los Alamos ist ein seltsamer Ort. Etwas zu sauber, zu aufgeräumt. Fast ein wenig unheimlich. Zwei Frauen plaudern auf dem Weg ins Café. Die Menschen sind gut angezogen, gehen einkaufen, essen bei El Parasol zu Mittag. Die Stadt auf der Mesa, einer Hochebene mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel, liegt versteckt in den schroffen Wüstenbergen New Mexicos. Am Horizont flimmern die Sangre de Cristo Berge, die südlichsten Ausläufer der Rocky Mountains. Hinter den scharfen Kanten der braunen und roten Sandsteinfelsen geht es steil bergab ins Tal des Rio Grande. Der Wind peitscht. Zu Los Alamos gehört das National Laboratory, wo in den Jahren 1943 bis 1945 die Atombombe entwickelt wurde. Wo ein neues Zeitalter des militärischen Schreckens begann. Wo bis heute unter höchsten Sicherheitsbedingungen hauptsächlich Militärforschung betrieben wird. Sicherheitskräfte kontrollieren die Hauptzufahrt zur Forschungseinrichtung. Straßen sind abgesperrt. Nur ein heimliches Foto des Eingangs ist möglich. Ausländer haben keinen Zutritt zum Los Alamos National Laboratory. Die Fahrt rund um das riesige Areal geht durch toten, verbrannten Hochwald, immer wieder vorbei an flachen, weißen Gebäuden, riesigen Satellitenschüsseln, alles von hohem Stacheldrahtzaun geschützt. Forschungseinrichtung und Stadt leben nebeneinander her. Die Menschen in der Stadt reden nicht gern über das Laboratory. Die Atombombe? Conny, die ihr ganzes Leben hier verbracht hat, winkt ab. Ich meine, die Bewohner denken nicht darüber nach. Aber Besucher sind sehr interessiert. Das kommt wohl ganz auf ihre Situation an. Die Mehrzahl der Amerikaner beurteilen die Atombombe anders als viele Deutsche. Für sie ist es eine gute Waffe. Eine, die den Zweiten Weltkrieg beendet hat. Eine Fortsetzung der Kriegskunst mit größerer Feuerkraft. Sie sehen nicht den Schrecken durch Verbrennung, Strahlung und drohenden nuklearen Winter. Es wirkt oberflächlich, so friedlich hier oben auf der Mesa. Die Luft ist so klar, der Himmel so blau, die Parks sind so gepflegt, die Leute so entspannt. Warum sich mit der Vergangenheit plagen, mit dem Labor, das ja bis heute ein gigantischer, abgeschirmter Fremdkörper ist, der noch immer 10.000 Menschen beschäftigt? Aber es gibt kein Entrinnen vor der Geschichte, nur ein Verdrängen. Die Straßen heißen Trinity Drive und Oppenheimer Drive. Vor dem Kunstzentrum stehen zwei Figuren in Bronze, J. Robert Oppenheimer und General Leslie Groves. Groves, ein Mann mit hohem Organisationstalent und Durchsetzungsvermögen, war der militärische Leiter von Los Alamos und weiteren geheimen Forschungsstätten für die Entwicklung der ersten Atombombe. My name's Alan Carr. Stellt sich Alan Carr vor. Er ist Geschichtswissenschaftler beim Los Alamos National Laboratory. Carr kümmert sich um das Archiv des geheimen Labors und um das Bradbury Science Museum, das die Geschichte der Atombombe zeigt. Ein dürrer N-40er, durchdrungen von der Mission des Labors. Es geht um militärische Spitzenforschung, um Wissenschaft, um amerikanische Vorherrschaft. Nicht um Moral. Oppenheimer was hired by Groves in the fall of 1942. Oppenheimer wurde im Herbst 1942 von Groves angeheuert. Los Alamos wurde als Standort ausgewählt. Oak Ridge befand sich schon im Bau. Dort reicherten sie Uran an. Das alles mit einem unbegrenzten Budget, einem entschlossenen Anführer und einer Top-Priorität. Diese Dinge schoben das Projekt an. Tatsächlich haben wir hier in Los Alamos ja erst im April 1943 geöffnet. Zwischen diesem Zeitpunkt und dem Ende des Krieges vergingen etwa 28 Monate. In dieser Zeit wurden zwei neue Waffen komplett entwickelt und im Gefecht eingesetzt. Es war eine unglaubliche Geschwindigkeit. 1938 entdeckten Otto Hahn und Friedrich Strassmann am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin die Kernspaltung. Sie erkannten, dass ein Urankern zerfällt, wenn er mit Neutronen bestrahlt wird. Dabei wird viel Energie frei. Damit hatten sie nicht nur eine neue Energiequelle entdeckt, sondern auch die Grundlage für eine neue Waffe gelegt. An deren Entwicklung waren viele weitere Wissenschaftler beteiligt. Einer von ihnen, der aus Ungarn stammende Physiker Leo Szilard, war 1933 aus Deutschland nach England und von dort 1938 weiter in die USA emigriert. 1939 meldete er gemeinsam mit Enrico Fermi, der schon seit Jahren Versuche mit Urankernen unternommen hatte, ein Patent für die Idee eines Nuklearreaktors an. Da er fürchtete, dass Nazi-Deutschland mit seinem Wissen über die Kernspaltung eine furchtbare neue Waffe bauen könnte, überredete er mit weiteren Wissenschaftlern, den berühmten Albert Einstein, einen Brief an Präsident Franklin Delano Roosevelt zu schreiben. Amerika müsse schneller als Hitler sein, um zu verhindern, dass Deutschland zuerst eine nukleare Bombe baue. A single bomb of this type might well destroy a whole port with some of the surrounding territory. Eine einzige solche Bombe könnte einen ganzen Hafen und das umliegende Gelände vernichten. Roosevelt war beeindruckt und handelte. Bald war ein Ort für die Entwicklung einer Atombombe gefunden, Los Alamos. Weit weg von den Küsten, von der nächsten Stadt, vom Zugriff feindlicher Bomber und Geheimdienste. Dort, wo es bislang nur eine Internatsschule und ein paar Blockhäuser gab, nahmen ab 1942 das Manhattan Project und die Stadt Los Alamos Gestalt an. Mit einer Doppelspitze. General Leslie Groves, der bullige Macher, und Robert Oppenheimer, der feinsinnige, dünne Physiker. Seine beiden Qualifikationen waren, er war Amerikas führender theoretischer Physiker und er war verfügbar. Diejenigen Amerikaner, die schon Nobelpreise gewonnen hatten, wie Arthur Campton und Ernest Lawrence, waren an anderen wichtigen Stellen beschäftigt. So kam Oppenheimer ins Spiel. Er war von Natur aus etwas ängstlich. Er konnte wohl ziemlich ruppig sein. Er war nicht entscheidungsfreudig. General Groves half ihm, diese Defizite zu bewältigen und zu einem so großen Boss zu werden. General Groves zwang ihn, Entscheidungen zu fällen. Part of that was General Groves. General Groves forced him to be decisive. Die geheime Stadt in der Wüste schwoll auf 5.800 Einwohner an. Das Los Alamos County wies im Schnitt den höchsten Intelligenzquotienten der Nation auf und eine der höchsten Geburtenraten. Das Ziel der Forscher 1943 war es, mehrere Teile des spaltbaren Uran-235 mit einer herkömmlichen Explosion zu einer kritischen Masse zu vereinen und so eine Kettenreaktion auszulösen. Aus Oak Ridge, Tennessee, wo natürliches Uran angereichert wurde, kam das wertvolle spaltbare Material in die Berge von New Mexico. Eine schwer herzustellende, strahlende und gefährliche Ware. I'm Bud Ryan. I'm the executive producer and co-director of documentary called The Forgotten Bomb. Bud Ryan ist ein Anti-Atom-Aktivist und Filmemacher, der aus New York stammt, aber seit Jahrzehnten in New Mexico lebt. Seine Dokumentation The Forgotten Bomb von 2010 wurde als wichtiger Beitrag zur Diskussion um die Atombombe aufgenommen, erreichte aber kein großes Publikum. Bud ist ein leicht untersetzter Mann mit Baseballkappe, der seit vielen Jahren versucht, in Santa Fe, in Los Alamos und in der Wüste von Alamogordo, wo vor 70 Jahren die erste Atombombe gezündet wurde, den Protest gegen Atomwaffen zu organisieren. Als er Anfang der 1990er Jahre mit seiner japanischen Frau nach Hiroshima reiste und mit Hibakusha, den Überlebenden der Atombombenangriffe, sprach, fand er sein Lebensthema. Was können die Bomber von den Ausgebombten lernen? In Japan, in Los Alamos. Dort, in Los Alamos, wurden nicht nur die Atombomben entwickelt, Dort wurde nach Rines Recherchen auch tonnenweise strahlendes Uran und Plutonium unsachgemäß entsorgt. Sie haben die verrücktesten Sachen gemacht. Sie hatten zum Beispiel einen kleinen Reaktor, den sie nicht mehr brauchten. Anstatt ihn zu entsorgen, haben sie ihn einfach eine Klippe hinuntergeworfen. Das Wasser, das sie mir eingeschenkt haben, kommt zum Teil aus dem Rio Grande, der auch einen Zufluss aus Los Alamos hat. Ich bin mir sicher, da sind Inhaltsstoffe drin, die niemand von uns trinken sollte. Auch den Männern und Frauen, die in den Jahren 1943 bis 1945 in Los Alamos arbeiteten, waren die Gefahren radioaktiver Strahlung weitgehend unbekannt. Jahrzehnte später brachten Ärzte und Gutachter Krebserkrankungen der Labormitarbeiter mit der Strahlendosis in Verbindung. Das Tumorregister von New Mexico beschrieb 1993 erhöhte Krebsraten im Los Alamos County für eine Vielzahl von Tumorarten. Es war eine geheime Welt auf dem Hill, wie das Atomlabor genannt wurde. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wohnten dort mehr als 5000 Menschen. Post Office Box 1663, Santa Fe, New Mexico, was the location listed for all Los Alamosans. Ihre Postanschrift wurde mit Post Office Box 1663 angegeben. In den Papieren der vielen Kinder, die auf der Mesa nördlich von Santa Fe geboren wurden, stand als Geburtsort ebenfalls Post Office Box 1663. Es gab Führerscheine mit Nummern, aber ohne Namen. Driver's licenses were similar. No names were listed, only numbers. Robert Oppenheimer und die anderen Wissenschaftler in Los Alamos kamen schnell mit ihrer Arbeit voran. Gelungene Laborversuche und einsatzfähige neue Waffen waren allerdings zwei unterschiedliche Dinge. General Groves wollte einen Test. Im Mai 1945 hatte Deutschland zwar kapituliert, ohne eine eigene Atomwaffe entwickelt zu haben, der Weltkrieg in Europa war damit beendet, doch im Pazifik wurde weitergekämpft. Im Frühjahr 1945 eroberten US-Truppen die Inseln Iwo Jima und Okinawa. Mehrere hunderttausend Soldaten und Zivilisten starben in diesen blutigsten und erbittertsten Schlachten des Pazifikkrieges. Am Morgen des 16. Juli 1945 war es soweit. Groves und Oppenheimer hatten das Testgelände 300 Kilometer südlich von Los Alamos in der Alamogordo-Wüste Trinity genannt. Seit Wochen hatten Mitarbeiter des Labors einen Turm errichtet, auf dem die erste kugelrunde Plutoniumbombe befestigt wurde. The Gadget, das Ding. Über 400 Wissenschaftler fanden sich wenige Kilometer entfernt ein. Ein starkes Gewitter zog durch und verzögerte den Test. Niemand kann schlafen, es ist früh am Morgen. Der Test ist verschoben, man denkt daran, ihn abzublasen. Aber die Spannung ist so groß, dass sie wussten, sie müssen das erledigen. Und so kam es. Um 5.30 Uhr am Morgen des 16. Juli explodiert die Bombe. Ein voller Erfolg. Sie war mächtiger, als sich das irgendjemand vorgestellt hat. Das war eine technische Errungenschaft erster Güte. Die Gedanken der meisten von uns waren, ja, es hat geklappt. Das war eine Art professioneller Triumph. Es gab weniger die Überlegung, was im Hinblick auf die Weltgeschichte und die Kriegsführung geschehen war. Norris Bradbury triumphierte. Robert Oppenheimer kam beim Anblick des leuchtenden Atompilzes über der Wüste dagegen ein Satz aus der hinduistischen Bhagavad Gita in den Sinn. Now I am become death, the destroyer of worlds. Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Inzwischen ist der Geburtsort des militärischen Atomzeitalters zweimal im Jahr für Besucher offen. Zu sehen ist Stacheldraht, ein Warnschild mit der Aufschrift Radioaktiv, eine Delle im Wüstenboden am Ground Zero, also dort, wo die erste Atombombe mit einer Sprengkraft von 20.000 Tonnen TNT detonierte. Dazu ein Obelisk mit der Aufschrift Der Trinity-Schauplatz, an dem am 16. Juli 1945 die erste Atomwaffe explodierte. Die Besucher lassen sich vor dem Stein fotografieren. Die überwiegende Mehrzahl von ihnen meint wie dieser Mann: Wir haben doch viele, viele Menschenleben gerettet, sowohl amerikanische wie auch japanische, indem wir die Bomben geworfen haben. Nicht einmal ein Monat verging zwischen dem Trinity-Test am 16. Juli und den Bomben auf Hiroshima und Nagasaki. Sie hatten damit gerechnet, dass radioaktiver Niederschlag eine Rolle spielen würde. Alles, was mit dem Feuerball in Kontakt kommt, würde verstrahlt und in die Atmosphäre eingehen. Sie taten alles, was in ihrer Macht stand, um das zu minimieren. Deshalb wurde der Test auch auf einem Turm durchgeführt. Sie dachten, selbst wenn die Explosion weiter als 30 Meter reichen würde, entstünde weniger Niederschlag, wenn der Feuerball nicht die Erde berühren würde. Also dachten sie an das Problem. Und in der Tat gibt es keine große Reststrahlung. Selbst wenn sie sich heute Städte wie Nagasaki und Hiroshima ansehen, das sind fantastische, moderne, blühende Städte, die quasi nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Asche geboren wurden. Trotzdem bin ich sicher, heute würde ein Nukleartest sicher ein wenig anders durchgeführt. Eine unverantwortliche Verharmlosung findet Filmemacher und Aktivist Bart Ryan. Several ranchers were blinded by the blast. Mehrere Rancher erblindeten bei der Explosion. Sie haben eben nicht allen gesagt, sie sollten zu einer bestimmten Zeit in ihren Häusern bleiben. Sie sagten das einigen, aber nicht der Mehrheit der Anwohner. Und eine Menge Leute erkrankten durch die Strahlung. Elsie McMillan, Ehefrau des Wissenschaftlers Edwin McMillan, erinnerte sich in ihrem Buch Atomic Spaces an den 16. Juli 1945. An den Abschied von ihrem Ehemann, der mutmaßte, die Mission könnte scheitern, die Explosion könnte alle Anwesenden töten oder mit viel Glück den Berechnungen folgen und ein Erfolg werden. In diesem Fall würde das Militär eine Explosion auf dem Testgelände Alamogordo als Grund für den Feuerball über der Wüste nennen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Louise Bradbury wartete sie die ganze Nacht in Los Alamos auf eine Nachricht im Radio. Beim 25. Jubiläum von Los Alamos berichtete sie: Suddenly there was a flash and the whole sky lighted up. Plötzlich gab es einen Blitz. Der ganze Himmel war erleuchtet. Es war 5.32 Uhr. Das Baby bemerkte nichts. Wir waren zu ängstlich, zu durcheinander, um zu sprechen. Dann die Nachrichten. Das Munitionslager auf dem Alamogordo Luftwaffenübungsplatz ist explodiert. Niemand kam ums Leben. Diese Explosion habe den enormen Krach und das Licht am Himmel verursacht. Ich wiederhole, weil so viele Anrufe hier eingehen, das Munitionslager auf dem Alamogordo Airfield ist explodiert. Es gab keine Todesopfer. Es gab noch keine Todesopfer, zumindest nicht unter den Zuschauern des Trinity-Tests. Immerhin, Oppenheimer und einige weitere Augenzeugen erschraken angesichts der Sprengkraft. Unter ihnen auch der Physiker George Cowan, der im Film The Forgotten Bomb argumentiert, dass der Grund für die eilige Entwicklung der Atombombe im Juli 1945 ja nicht mehr existierte. Denn ausschlaggebend für den Zeitdruck war die Furcht, dass Deutschland die Atombombe bauen und wir den Krieg verlieren würden. Das war doch der Grund für die Aufregung und den Einsatz. Niemand, der dort arbeitete, hatte im Sinn, dass Japan ein Hauptziel sein könnte. Zu der Zeit, als die Entscheidung fiel, die Waffe gegen Japan einzusetzen, unterschrieben die meisten Wissenschaftler eine Petition, das nicht zu tun, sondern eine Demonstration an einem entlegenen Ort zu machen. Es half nichts. Am 12. April war Präsident Franklin Delano Roosevelt gestorben. Aus der Sicht von Peter Kuznick eine Katastrophe. Peter Kuznick, I'm Professor of History and Director of the Nuclear Studies Institute at American University. Der Historiker, Leiter des Instituts für Nuklearstudien an der American University in Washington und gemeinsam mit Regisseur Oliver Stone, Autor des Buches Die nicht erzählte Geschichte der Vereinigten Staaten, ist überzeugt. Hätte Roosevelt gelebt, wären die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki nicht abgeworfen worden. Wäre Roosevelts erster Vizepräsident Henry Wallace Präsident geworden, auch nicht. Bei den Wahlen im Jahr 1944 war Wallace erneut der Wunschkandidat für die neue Vizepräsidentschaft von 2/3 der Amerikaner. Nur 2% sprachen sich für Harry Truman aus. Trotzdem wurde nun Truman Vizepräsident und nach dem Tod Roosevelts der 33. Präsident der Vereinigten Staaten. Aus Sicht Kasniks ein Günstling des korrupten Politikbosses Thomas Pendergast. Wallace was a visionary. Truman was a little man. Wallace war ein Visionär. Truman war ein kleiner Mann mit beschränkten, eingegrenzten Ansichten aus einer Kleinstadt in Missouri. Er war Teil dieser korrupten Maschine, der Pendergast-Maschine. Schon als sie entschieden, Truman 1934 für den Senat kandidieren zu lassen, fragten die Zeitungen, warum er ausgerechnet Truman ausgesucht habe. Und Pendergast sagte, ich wollte der Welt zeigen, wie eine gut geölte politische Maschine einen kleinen Buchhalter in den Senat wählen lassen kann. Im April 1945 verabschiedete sich Amerika von Franklin Delano Roosevelt, einem seiner großen Präsidenten, und erhielt mit Harry Truman einen neuen Anführer, der eine mächtige neue Waffe in die Hand bekam und allein die Macht hatte, über deren Einsatz zu entscheiden. Auf der Potsdamer Konferenz erzählte Truman Josef Stalin von der neuen Waffe. Er schrieb, am 24. Juli habe ich gegenüber Stalin nebenbei erwähnt, dass wir eine neue Waffe mit ungewöhnlicher Zerstörungskraft haben. Der russische Premier zeigte kein besonderes Interesse, er sagte nur, gut zu hören. Er hoffe, wir machen guten Gebrauch davon gegen die Japaner. Die Atombombe war in der Welt und die Wochenschau berichtete. Basically and primarily, the atomic bomb is a giant sledgehammer. A weapon with a punch powerful enough to smash cities. The shockwave of a nuclear explosion wrecks the works of nature as well as of man. It's a triple threater. It blasts, it burns, it wields its own unique wallop, nuclear radiation. Juli 1945. Trotz immenser Verluste weigerte sich Japan, bedingungslos zu kapitulieren. Eine Kommission aus Wissenschaftlern und Militärs beriet, welche Ziele für den Einsatz der Atombombe in Frage kamen. Das schon konventionell zerbombte Tokio und die Kulturstadt Yokohama wurden als Ziele ausgeschlossen. Hiroshima wurde in Geheimdokumenten, die im US-Nationalarchiv der Öffentlichkeit zugänglich sind, als wichtiges Depot der japanischen Armee dargestellt. Große Teile der Stadt könnten durch die Bombe zerstört werden, glaubten die Experten. Schließlich wurde Hiroshima als Double-A-Ziel ausgewählt. Ein hervorragendes Ziel, auch weil die Generäle und Wissenschaftler die psychologischen Faktoren des Bombeneinsatzes berücksichtigten. Der erste Einsatz der neuen Waffe sollte ausreichend spektakulär sein, um die wichtige Rolle der Bombe auch international herauszustellen, sobald die Öffentlichkeit davon erfährt. Der Vorteil von Hiroshima: die nahen Berge würden den Effekt der Detonation möglicherweise verstärken. Vielleicht würde die gesamte Stadt zerstört. Viele Generäle sagten Nein zum Abwurf der Atombombe auf eine Stadt. Auch Wissenschaftler aus Los Alamos rieten ab. Sie wollten eine Demonstration der Bombe jenseits der dicht besiedelten Zentren Japans. Aber Truman gab den Marschbefehl für den 6. August 1945. An Bord der B-29 Enola Gay, die Colonel Paul Tibbets nach seiner Mutter benannt hatte, befand sich Little Boy, eine nie getestete Waffe. Denn die Trinity-Bombe hatte einen Plutoniumkern. Die Hiroshima-Waffe war dagegen eine Uran-Atombombe. Der Rohstoff stammte aus Belgisch-Kongo. Anreicherung und Konstruktion hatten in Oak Ridge stattgefunden. Die Wissenschaftler in Los Alamos vollendeten den Bau. Um 2.45 Uhr am Morgen des 6. August startete die Enola Gay mit ihrer elfköpfigen Besatzung auf der Insel Tinian. Sie flog knapp 10 Kilometer hoch. Ziel war die Ai-Oi-Brücke, mitten in Hiroshima. It was a very beautiful, fine day. Es war ein wunderbarer Tag. Blauer Himmel. Blue sky. Ich konnte zwei amerikanische Bomber hoch am Himmel sehen. Zwei B-29-Bomber. B-29-Bombers flying very high in the air. Ich dachte nur, wunderbare Kraniche, silberweiß, wie Eis am Stiel. Silver white, like ice candies. Erinnert sich ein Hiroshima-Überlebender im Film The Forgotten Bomb. Um 8.15 Uhr wurde die Bombe ausgeklinkt und explodierte eine Dreiviertelminute später um 8.16 Uhr und 2 Sekunden 580 Meter über Hiroshima. Colonel Paul Tibbetts. Well, as the bomb left the airplane, we took over manual control. Als die Bombe ausgeklingt war, haben wir die manuelle Kontrolle übernommen und flogen eine extrem steile Kurve, um so viel Abstand wie möglich zwischen uns und der Explosion zu gewinnen. Als wir die Druckwellen der Explosion spürten, wussten wir, die Bombe war explodiert. Alles war ein Erfolg. Also drehten wir um, um einen Blick darauf zu werfen. Was sich unseren Augen bot, ging weit über alles hinaus, was wir erwartet hatten. Wir sahen eine Wolke aus kochendem Staub und Trümmern unter uns. Darunter verborgen waren die Ruinen der Stadt Hiroshima. Hiroshima. 70.000 Menschen starben sofort. Etwa 100.000 weitere Opfer erlagen in den Wochen, Monaten und Jahren nach der Bombe ihren Verbrennungen und Strahlenschäden. Präsident Truman erklärte: A short time ago, an American airplane. Vor kurzem hat ein amerikanisches Flugzeug eine Bombe über Hiroshima abgeworfen und hat ihre Nützlichkeit gegenüber dem Feind bewiesen. Diese Bombe hat mehr Sprengkraft als 20.000 Tonnen TNT. Die Japaner begannen den Krieg aus der Luft in Pearl Harbor. Es wurde ihnen vielfach heimgezahlt. Und es ist noch nicht zu Ende. Mit dieser Bombe haben wir unseren wachsenden Streitkräften nun einen revolutionären Anstieg an Vernichtungskraft hinzugefügt. Diese Waffen befinden sich in der Produktion und noch mächtigere Versionen werden entwickelt. Es ist eine Atombombe. Truman kannte die Bilder aus Hiroshima, hatte die totale Verwüstung gesehen. Trotzdem befahl der Oberkommandierende der Streitkräfte 3 Tage nach Hiroshima den Abwurf von Fat Man, einer Plutoniumbombe über Nagasaki. Diesmal starben etwa 80.000 Menschen. Am 14. August 1945 kapitulierte Japan, knapp 4 Jahre nach dem japanischen Angriff auf den US-Marinestützpunkt Pearl Harbor. Am 7. Dezember 1941, dem von Roosevelt sogenannten Tag der Schande, waren über 2000 Soldaten und 68 Zivilisten gestorben. It's a war crime. Es ist ein Kriegsverbrechen, analysiert Atomhistoriker Peter Kasnick. Target specifically targeting civilians. Sie zielen auf Zivilisten. In diesem Fall vor allem auf Frauen und Kinder. Das ist ein Kriegsverbrechen. Es gibt keine andere Rechtfertigung oder Erklärung. Und sie machten es, wie Admiral William Leahy einem Interviewer sagte, der eine Biografie über Truman schrieb, weil Truman eigene Opferzahlen begrenzen wollte. Und dann gingen wir voran und töteten so viele Frauen und Kinder, wie wir konnten. Und das war von vornherein der Plan. Von einem moralischen Standpunkt aus betrachtet, gibt es keine denkbare Rechtfertigung. From a moral standpoint, there is no possible justification. Norman Minette lebt in einem schönen Haus am Ufer der Chesapeake Bay. Der kleine freundliche Mann, der mit Norm angesprochen werden möchte, wurde 1931 als Sohn japanischer Einwanderer geboren. Beim Kaffee erzählt er, wie die Familie aus San Jose in Kalifornien nach der Attacke auf Pearl Harbor alles stehen und liegen lassen musste und in ein Internierungslager in Wyoming gesteckt wurde. Norm möchte bei Kaffee und Plätzchen auf der Terrasse am Ufer lieber über seine Karriere als erster Bürgermeister einer US-Großstadt mit japanischen Wurzeln sprechen, über seine Zeit als Wirtschaftsminister unter Bill Clinton oder als Verkehrsminister unter George W. Bush. Die Erinnerung an die Internierung als Junge, die ersten Nachrichten aus Hiroshima, die Bilder des riesigen Atompilzes machen ihn unruhig. Er bleibt allgemein. Die große Sache am 6. August, das war der Anblick der pilzförmigen Wolke. Und dann erzählt er zurückhaltend, ausweichend, vorsichtig von einem Besuch in Hiroshima. Well, the tragedy of war is always counted in the loss. Die Tragödie des Krieges schlägt sich in verlorenen Menschenleben nieder. aber auch in Verlusten für Wirtschaft, Umwelt und anderen Dingen. Vor 2 Jahren waren wir in Hiroshima und Nagasaki. Als wir das Museum in Hiroshima besuchten, weinte meine Frau während der ganzen Ausstellung, als sie an die Unmenschlichkeit dieser Zeit erinnert wurde. Ich denke, sie kann den Einsatz der Bomben nicht einmal mit dem Argument geretteter Menschenleben und der Verkürzung des Krieges rechtfertigen. The dropping of the bombs, even in terms of the lives saved or the shortening of the war. Minette hatte mehr Glück als viele der mehr als 127.000 Amerikaner japanischer Herkunft, die zwischen 1942 und 1945 interniert wurden, nachdem in den USA die wenig begründete Angst vor einer japanischen Invasion entstand. Viele verloren ihr Hab und Gut, machten sich meist von der Westküste auf den Weg in die Lager im Inland. Sie durften nur mitnehmen, was sie tragen konnten. Viele verkauften ihre Häuser zu Spottpreisen, einige wurden bei Fluchtversuchen erschossen. Viele Amerikaner japanischer Herkunft erlebten das Kriegsende in den Lagern in Colorado, New Mexico oder in White Mountain, Wyoming, wo Norman Minette einen Teil seiner Jugend verbrachte. Ein hoher Preis, aber ein geringer Preis im Vergleich zu dem, den Japan im August 1945 zahlen musste. I'm not sure we want anyone to have to pay that price. Ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendjemand einen solchen Preis abverlangen wollen. Heute meine ich, dass jedes dieser Abkommen, die sich darum bemühen, den Einsatz von Atomwaffen zu bannen oder auch nur die Kriegsgefahr in der Zukunft zu reduzieren, gerechtfertigt sind und notwendig sind. Der Preis für die Menschheit ist einfach zu hoch. Die letzten Bomben des Zweiten Weltkrieges wurden gleichzeitig die ersten Bomben des Kalten Krieges. General Groves, der militärische Leiter des Labors in Los Alamos, einige Wissenschaftler und Präsident Truman feierten den Sieg, der mit Hilfe der neuen todbringenden Technologie gelang. Sie feierten auch die neue militärische Überlegenheit gegenüber der Sowjetunion, die in den letzten Kriegstagen in die Mandschurei einmarschiert war. Umgehend begann die Rechtfertigung für den Horror von Hiroshima und Nagasaki. Menschenleben, besonders amerikanische Menschenleben, waren gerettet worden, so die offizielle Begründung. Statt einer blutigen Invasion der japanischen Inseln entschied man sich für die Atombomben. Je größer der Abstand zum August 1945, desto höhere Zahlen nannte Präsident Truman. 2 Beispiele aus der zweiten Hälfte der 1940er Jahre. Wir hatten mit dem Tod von wenigstens 150.000 jungen Menschen gerechnet, um Japan zur Kapitulation zu bewegen. Aber sie hätten noch 3 Millionen Menschen auf beiden Seiten getötet. Noch heute glauben viele Amerikaner, dass der Einsatz der Atombomben eine Invasion überflüssig gemacht und so 500.000 amerikanischen Soldaten den Tod erspart hat. Humbug, sagt der große linke Denker Noam Chomsky, der als emeritierter Professor für Linguistik am Boston Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, lehrte und sich in Büchern, Artikeln und Reden auch noch mit Ende 80 gegen Krieg, Rüstung und Unterdrückung weltweit wendet. The saving 500.000 lives was a tale that was concocted. Die Rettung von 500.000 Menschen war ein Märchen, das 1945 zusammengeschustert und inzwischen von der Lehre völlig entkräftet worden ist. Die Atombomben hatten so gut wie keinen Effekt auf das Kriegsende. Der russische Eintritt in den Krieg überzeugte die militärischen Hardliner Japans davon, aufzugeben. Die eine Hoffnung auf Verhandlungen und Einigung mit russischer Vermittlung war verschwunden. With Russian support was gone. Die Atombomben in Japan werden von Wissenschaftlern wie Peter Krasnick und Noam Chomsky heute längst nicht mehr als Instrument zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges, sondern als technische Machtdemonstration und als Warnsignal an die Sowjetunion verstanden. Ein Signal, das insgesamt vielleicht 250.000 Menschenleben kostete. Der Einsatzbefehl fiel Truman nicht schwer, glaubt Historiker Vincent Intondi, der als Student zum ersten Mal nach Hiroshima gereist war. Er sieht den Präsidenten als Rassisten. Viele Afroamerikaner in den USA verdammten die Atombomben unmittelbar nach dem Krieg, schreibt er in seinem Buch »African Americans Against the Bomb«. Japaner hatten wie sie eine dunklere Hautfarbe. Sie wurden pauschal als grausam, unzivilisiert und schlecht beschrieben. We have to factor in as well the genocidal race hatred we had in this country for anybody who was Japanese. Wir müssen als Faktor den völkermordlüsternen Rassenhass in diesem Land betrachten, der sich gegen jeden Japaner richtete. So behandelten wir zu dieser Zeit kein anderes Land. Wir trennen sehr sorgfältig Nazis von Deutschen, Faschisten von Italienern, nicht so im Fall Japan. Jeder war an Pearl Harbor schuld. Die Bilder der Japaner zu dieser Zeit waren Affen und Ungeziefer. Wenn man jemanden zu etwas Niedrigerem als einem Menschen macht, fällt es leichter, diese Gewaltakte zu begehen. Genau das haben wir mit der Sklaverei erreicht. Haben wir es mit etwas unterhalb des Menschen zu tun, können wir unser Verhalten rechtfertigen. Und Truman hatte seinen eigenen tief verwurzelten Rassismus. Wenn man sich die Briefe an seine Frau durchliest, spricht er dort von Afroamerikanern immer mit dem N-Wort. Der Physiker Harold Agnew, Nachfolger von Robert Oppenheimer und Norris Bradbury als Direktor des National Laboratory in Los Alamos, hatte 1945 an Bord des Begleitbombers der Enola Gay Messungen durchgeführt, Filme und Fotos gemacht, die um die Welt gingen, Bilder des Atompilzes über Hiroshima. Als 85-Jähriger, der längst die anderen Bilder kannte, die der verstrahlten Kinder, der am ganzen Körper blutenden Greise, blieb bei seinem Ja zur Bombe. Im BBC-Interview bekannte er im Jahr 2006, ich hatte damals das Gefühl, sie haben es verdient. Und wenn sie mich fragen, empfinde ich das immer noch so. Ich sehe einfach keinen Unterschied darin, ob man sie mit Feuer oder mit einer nuklearen Explosion in die Luft sprengt. Und Theodore Van Kirk, 1945 Navigator der Enola Gay, der im Sommer 2014 als letzter Überlebender der Besatzung starb, hatte ebenfalls keinen Zweifel daran gelassen. If the same situation existed, wäre die Situation noch einmal genau so, wie sie 1945 war, ich würde es wieder tun. Yes, I would go. Ich würde mich sogar freiwillig melden. I would volunteer for it, as a matter of fact. Als einziges Land, das wirtschaftlich gestärkt aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen war, hätte die USA die Chance gehabt, ihr Atomprogramm wieder einzustellen. Nun aber arbeitete auch die Sowjetunion, die vom Kriegspartner zum Feind der USA geworden war, an der Bombe. 1947 verkündete der US-Präsident seine Truman-Doktrin, den weltweiten Kampf gegen den Kommunismus. Der Kalte Krieg, das atomare Wettrüsten, die Idee der Einflussnahme durch Abschreckung nahmen Gestalt an. Aber auch innerhalb Amerikas hatte die neue Politik tiefgreifende Folgen. Atomgegner wurden unamerikanischer Umtriebe bezichtigt. Spätestens als die Sowjetunion am 29. August 1949 ihre erste eigene Atombombe in Kasachstan zündete, hatten Gegner der atomaren Rüstung in den USA kaum mehr etwas zu sagen. Und in Los Alamos arbeiteten Wissenschaftler an einer noch gefährlicheren Waffe, der Wasserstoffbombe. Bei dieser Kernfusionswaffe wird ein Atomsprengsatz gezündet, um die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium zu verschmelzen. Edward Teller trieb die Idee begeistert voran. Robert Oppenheimer stemmte sich gegen das Konzept einer Bombe, die 500 Mal zerstörerischer als die Hiroshima-Waffe ist. Aber Oppenheimers Stern sank. Er hatte sich noch im August 1945 für ein Ende des Atomprogramms ausgesprochen und Präsident Truman damit erzürnt. Albert Einstein, der seinen Brief von 1939 an Präsident Roosevelt längst bereute und als einen seiner großen Fehler bezeichnete, warnte 1950 im US-Fernsehen vor der neuen Waffe, die in der Lage sei, die ganze Welt zu zerstören. The hydrogen bomb appears Die Wasserstoffbombe erscheint am öffentlichen Horizont als vielleicht erreichbares Ziel. Ihre beschleunigte Entwicklung findet nach den Wünschen des Präsidenten statt. Bei einem Erfolg ist die Vernichtung der Menschheit durch die radioaktive Vergiftung der Atmosphäre in die technische Reichweite gerückt. Annihilation of any life on Earth has been brought within the range of technical possibilities. You have a grandstand seat here to one of the most momentous events in the history of science. In less than a minute, you will see the most powerful explosion ever witnessed by human eyes. The blast will come out of the horizon just about there. And this is the significance of the moment. Am 1. November 1952 zündeten die USA auf den Marshallinseln im Pazifik die einzige Waffe, die sie selbst bedrohen konnte. Die erste Wasserstoffbombe verdampfte in Sekundenschnelle eine ganze Insel und hinterließ einen tiefen Krater mit mehr als 1,5 Kilometern Durchmesser. Did what we all must learn to do. You and you and you and you. Duck and cover. Amerika übte in Schulen und Betrieben Duck and Cover. Im Fall eines Atomwaffenangriffes auf die USA sollten Schulkinder Schutz unter ihren Tischen suchen. In patriotischen Lehrfilmen wurde die Bevölkerung vorbereitet. Duck and cover. Das ist doch absolut lächerlich. Im Kern beträgt die Temperatur fast 5000 Grad Celsius. Es wird sie nicht retten, wenn sie sich unter dem Schreibtisch verstecken. Das Wettrüsten ging weiter. Argument des Westens und des Ostens: Der Schrecken, mit den neuen Waffen die Welt vernichten zu können, wird die Atommächte von deren Einsatz abhalten. Und der Atomkrieg blieb tatsächlich ein Albtraum. Robert Oppenheimer musste wegen eines frühen Flirts mit dem Kommunismus vor dem Ausschuss für unamerikanische Angelegenheiten im Repräsentantenhaus aussagen. General Groves wandte sich gegen ihn. Auch Edward Teller sagte gegen ihn aus. Der Vater der Atombombe, Robert Oppenheimer, starb 1967 mit 63 Jahren. Historiker Alan Carr: He looked like he was in his mid-80s. Er sah wie ein Mann Mitte 80 aus. Dabei war er erst 63. Die Anhörung hatte ihn seelisch gebrochen. Er hat sich wohl nie davon erholt. Auf Präsident Truman folgte Weltkriegsgeneral Dwight D. Eisenhower. Auf die Truman-Doktrin die Idee der massiven Vergeltung. Die USA drohten, einen Angriff des kommunistischen Lagers, auch eine konventionelle Attacke, mit Atomwaffen zu beantworten. 1980 gab es nach Erhebungen des Bulletin of the Atomic Scientists mehr als 50.000 Atomwaffen auf der Welt. Nach Koreakrieg, Fehlalarmen, die tödlich hätten ausgehen können, und der Kuba-Krise 1962 ist Noam Chomsky davon überzeugt, dass die Welt bisher nur mit viel Glück einer Katastrophe entgangen ist. General Lee Butler, former head of Stratcom. General Lee Butler, ehemaliger Chef von Stratcom, dem strategischen Kommando, das auch für die Planung und Umsetzung von Nuklearwaffen zuständig ist, setzte sich vor ein paar Jahren nach einer langen Karriere zur Ruhe und schrieb ziemlich wortgewandt seine Rückschau. Er sei fest von der Atomstrategie überzeugt gewesen. Aber jetzt, da er auf sein Leben und seine Arbeit zurückblicke, denke er, was für eine totale Verrücktheit das alles war, in welchen Wahnsinn er verwickelt gewesen ist. Er schließt: Der Grund, weshalb wir überlebt haben, sei eine Kombination aus Glück, Vermutungen und göttlicher Vorsehung. Und er sagt, der letzte Punkt gelte im höchsten Maße. Und er fährt fort: Wir können nicht mit diesem Spiel fortfahren, das auf eine niedrige Wahrscheinlichkeit der totalen Zerstörung setzt, ohne früher oder später mit dem Schlimmsten rechnen zu müssen. Filmemacher und Friedensaktivist Bud Ryan aus New Mexico befragte für seinen Film The Forgotten Bomb Yvonne Morris, ehemalige Mitarbeiterin eines Titan-Atombunkers für Interkontinentalraketen. Der Dienst am Roten Knopf wurde für sie unerträglich. Die Mission der Titan II ist Frieden durch Abschreckung. Es sollte demonstriert werden, dass sogar dann, wenn die Sowjetunion uns zuerst angreift, wir in der Lage wären, mit solcher Feuerkraft zurückzuschlagen, dass wir die Sowjetunion ausradieren würden. Genauso wie sie die Vereinigten Staaten von der Erde vertilgen würden. Es gibt bei einem solchen Raketeneinsatz für keine Seite etwas zu gewinnen. Diese ganze Strategie heißt Mutual Assured Destruction, also die wechselseitig zugesicherte Zerstörung, auch bekannt als MAD. MAD, verrückt, gefährlich. Eine erste Phase der Entspannung unter Jimmy Carter in den 1970er Jahren. Ein neues Wettrüsten unter Ronald Reagan. Große Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss Anfang der 1980er Jahre, der Beginn der deutschen Friedensbewegung. Der Schrecken der atomaren Bedrohung ließ nicht nach. Auch nicht, als im Sommer 1982 mehr als 1 Million Menschen in New York gegen die atomare Rüstung protestierten. Immerhin, Atomtests wurden eingeschränkt und schließlich gestoppt. Die Atommächte bemühten sich, eine weitere Verbreitung von Nuklearwaffen zu verhindern. Die Startverträge von 1991 und 2010 sahen eine Begrenzung auf je 1550 atomare Sprengköpfe für die Supermächte vor. A. Ross Johnson, Historiker in der Denkfabrik Woodrow Wilson Center in Washington, geht dennoch davon aus, dass es Atomwaffen auch in Zukunft geben wird. Der ehemalige Direktor des Senders Radio Free Europe meint: Unfortunately, I suppose, nuclear weapons are a fact of life. And while unglücklicherweise sind Atomwaffen wohl eine Realität des Lebens. Während sich Länder, die über Atomwaffen verfügen, bemühen, andere Länder daran zu hindern, sie zu erlangen, sehen wir, dass das nicht immer funktioniert. Realistisch muss man wohl mit neuen Atommächten rechnen. Davon ausgehend sind die Bestände sowohl in den USA wie auch in der Russischen Föderation wohl höher, als sie für jede denkbare Art der Abschreckung sein müssten. Und Ryan Crocker, über Jahrzehnte US-Botschafter im Nahen Osten, in Irak, Afghanistan, Syrien, Kuwait und Libanon, glaubt, dass die Abrüstung ins Stocken geraten ist. Seine Furcht ist weniger die vor einer iranischen Nuklearwaffe als die Sorge um Russland. Wir konzentrieren uns jetzt auf die nukleare Sicherheit, aber wir haben im Moment wohl nicht das Klima, in dem wir unser Arsenal einseitig abbauen sollten. Das ist zum Teil bedingt durch die Sorge, was ein solcher Schritt auf der russischen Seite auslösen könnte. Das Wettrüsten ist vorüber, die atomare Bedrohung bleibt. Obwohl Präsident Obama bei seiner vielbeachteten Rede 2009 in Prag eine starke Vision formuliert hatte. Ich drücke klar und mit Überzeugung Amerikas Engagement für den Frieden und die Sicherheit einer atomwaffenfreien Welt aus. Und Obama fügte hinzu: Als einzige Macht, die jemals eine Atomwaffe eingesetzt hat, gibt es eine moralische Verpflichtung, Amerikas zu handeln. Wir können bei diesem Unternehmen nicht allein erfolgreich sein, aber wir können es anführen. Wir können damit beginnen. No American president has ever criticized. Kein amerikanischer Präsident hat jemals die Entscheidung kritisiert, die Atombomben einzusetzen. Nur ein Präsident hat Hiroshima besucht, das war Jimmy Carter, nach seiner Amtszeit. Manche von uns haben versucht, Obama zu ermutigen, das zu tun, denn zu Anfang seiner Präsidentschaft hielt er diese potenziell wunderbare Rede in Prag, in der er für die Abschaffung der Atomwaffen sprach und sagte, die Vereinigten Staaten hätten eine besondere Verantwortung, diese Anstrengung anzuführen, weil nur die USA die Bombe in Kriegszeiten eingesetzt hatten. Die Realität ist jedoch, dass die USA immer wieder Atomwaffen einsetzten. Und zwar so wie Diebe, die jemanden ausrauben, ihrem Opfer eine Pistole an die Schläfe pressen und nicht abdrücken. Obama hat mittlerweile eine Erneuerung des amerikanischen Atomarsenals angekündigt. Kostenpunkt: 1 Billion Dollar in 20 Jahren. Das klingt nicht nach Abrüstung. Ist der linke Vordenker Noam Chomsky enttäuscht? Nicht im Geringsten, weil ich nie auch nur das mindeste Vertrauen in seine Worte hatte. Und das sage ich nicht einmal in der Rückschau. Ich habe, basierend auf seiner Präsentation im Internet, noch anlässlich der Vorwahlen 2008 über ihn geschrieben. Es war ziemlich offensichtlich, dass er ein politischer Opportunist ist, einer, der mit Worten umgehen kann, der sich aber keiner Sache verpflichtet fühlt. Und ich glaube, das wurde nachgewiesen. We want to live. Not me. Zurück in Los Alamos. Die Stadt auf der Mesa, mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel, versteckt in den schroffen Wüstenbergen New Mexicos. Im stahlblauen Sonnenlicht spielen Kinder. Das Forschungsgelände und die Stadt, das sind zwei streng getrennte Bereiche. Der eine öffentlich, der andere geheim, unheimlich, künstlich bewacht. Bis heute. Drüben im Laboratory wird heute, 70 Jahre nach der Entwicklung der ersten Atombombe, immer noch geforscht. Zwei Drittel fürs Militär, ein Drittel für die zivile Nutzung. Es geht heute auch um die Wartung des tödlichen Materials, der alt werdenden Interkontinentalraketen und Sprengköpfe, um die Computerüberwachung der Arsenale, um Satellitenaufklärung. Historiker Alan Carr zeigt den Stolz der Ausstellung im Bradbury Science Museum. Diese Stücke sind wohl der Kern der Sammlung. Sie sind maßstabsgenaue Nachbildungen von Little Boy und Fat Man. Sie sehen den Bomben, die im Kampf benutzt wurden, sehr ähnlich. Sie glänzen nur mehr. Aber so hat diese Technik ausgesehen. Little Boy, Fat Man. Mehr als eine Viertelmillion Tote. Peter Kasniks Hoffnungen sind nicht groß. Als Art haben wir doch gerade vor 1,5 Stunden den aufrechten Gang gelernt. Aber wir haben diese Waffen, die das Leben auf dem Planeten jetzt oder morgen beenden könnten. Oder es vor Jahren hätten beenden können. Für unsere Generation und vielleicht die nächsten paar Generationen wird die Verantwortung darin bestehen, sicherzustellen, dass wir nicht die Erde in die Luft jagen. Menschengemachte Hölle oder brillante technische Errungenschaft, die den Zweiten Weltkrieg verkürzte, den Amerikanern die Supermachtstellung und dem Westen das Überleben sicherte? 70 Jahre nach dem Trinity-Test in der Wüste New Mexicos streiten die Amerikaner nach wie vor über die Atombombe. Die Zeitschrift Bulletin of the Atomic Scientists, Berichtsblatt der Atomwissenschaftler, hatte 1947 eine symbolische Uhr für die atomare Bedrohung eingeführt. Der Zeiger stand damals 7:07. Je nach Bedrohungslage wurde der Minutenzeiger vor- oder zurückgestellt. Anfang 2015 war es wieder soweit. Die Macher der Zeitschrift rückten den Zeiger wieder vor. Auf 3:12. Sie hörten? Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Ein Feature von Andreas Horchler. Es sprachen Christoph Pütthoff, Monika Müller-Heusch, Sascha Nathan, Till Weinheimer und Helmut Winkelmann. Ton und Technik Melanie Inden. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karwig. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2015.